Der Brief des ständigen Vertreters der DVRK in der UNO an den UN-Sicherheitsrat, in dem die amerikanisch-südkoreanische gemeinsame Militärübung angeklagt wurde, wurde am 30. August als offizielles Dokument der Vollversammlung und des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen A70-1025S 2016-734 verteilt.